Da es sich hier um Religionen handelt und um keine Verwirrung zu stiften, müssen wir erklären, dass die Zitate, die wir manchmal erwähnten, und auch solche, die wir noch vom esoterischen Christianismus machen könnten, einem arischen Beitrag zu jener jüdischen Religion entsprechen. In 2000 Jahren erscheint manchmal irgendwo das nordisch-hyperboreische, in Blut und Feuer entworfene Profil. Es nicht zu erkennen, wäre genauso wie die Musik vom Bach abzulehnen, weil sie im christlichen Mythos entstanden ist. Diese außerordentliche germanische Schönheit, Erbe des Ariatums, hat alles mit ihrer Kraft erhöht, wie Nietzsche sagte. Auch Wagner, Meister Eckhart, Dante, selbst Goethe und so viele andere. Im Todeskampf hat der arische Geist einen Kampf gefochten, meistenteils ohne Besinnung, ohne klaren Willen, bis zur Ankunft des Führers. Doch es war schon zu spät, wie man gesehen hat, um diese alten Kämpfer zu besiegen, die alle Mittel der Erdenmacht in ihren Händen haben. Siehe Protokoll 4. Hitler hat es besser als alle anderen gewusst. Bereits in Mein Kampf hat er davor gewarnt. Der Erste Weltkrieg ist von den Juden provoziert worden, um die letzten mitteleuropäischen Monarchien zu zerstören, die deutsche, die österreichische und die zaristisch-germanische. Die bolschewistische Revolution ist gänzlich das Werk der Juden. Die Leiter und Gründer des Sozialismus, Marxismus, der Anarchie sind Juden. In Zusammenarbeit mit dem Kapitalismus der Wall Street und der City, mit den Wirtschaftsimperien des Baruch und der Rothschilds, haben sie das Zarenreich zerstört und der sowjetischen Revolution zum Siege verholfen. Die erste, die zweite und die dritte Internationale sind die sichtbaren Organisationen der unsichtbaren jüdischen Regierung, wie es der Völkerbund war und es heute die Vereinten Nationen sind. Der revolutionäre Jude Trotzki oder Bronstein heiratete die Tochter des jüdischen Bankiers Givotowski, Gesellschafter der Warburg-Bankiers. Dies alles wird sehr deutlich erklärt in dem bedeutenden Buch »Der verborgene Krieg« von Malinsky und de Pomkins, 1965 in Mailand veröffentlicht. Ein französischer Schriftsteller, Henri Goubieu, ein Freund Lenins, teilt in seinem Werk »Lenin war Kommunist« mit, dass die Revolution von 1917 ganz anders verlaufen ist, als Lenin sie geplant hatte. Lenin hatte zugegeben, gegen seinen Willen und seinen wahren Gedanken vom internationalen Judentum, er war mit einer Jüdin verheiratet, wie ein Instrument missbraucht worden zu sein. Weil er dies bemerkt hatte und reagieren wollte, wurde das Attentat auf ihn von der Jüdin Kaplan verübt. Lenins Tod musste von dem Judentum vorbereitet gewesen sein, wie auch von Trotzki, der in seinem Buch über Lenin diesen als einen Christen erscheinen lässt, der sich bei Ausbruch der Revolution bekreuzigt. In dem Buch »Stalin, Trotzki und die Hochfinanz«, veröffentlicht durch Quaderno del Veltro von Claudio Muti 1971, wird die unechte Allianz offenkundig. Auch Stalin wird durch jene seltsame Verschwörung jüdischer Ärzte beseitigt. Die große Komödie der Verfolgung der Juden in Russland, wenn sie etwas bedeutet, so ist es ein Kampf zwischen Juden um die Macht. Es ist ein Trick, um an einen sowjetischen Antisemitismus und an Meinungsverschiedenheit zwischen Russland und die Vereinigten Staaten glauben zu machen. Dass dies so ist, wird offenkundig bei Bekanntwerden der wahren Namen der Leiter der Revolution und der Herren im Kreml. Wir erfuhren bereits, dass Trotzki Bronstein ist. Bujarin war Jude, ebenso Sinowjew und Kamenew. Brezhnev war mit einer Jüdin verheiratet. Andrei Andrejewitsch Gromyko ist der Sohn von Isaak Katz und Außenminister des sowjetischen Russland ad aeternum, weil er die Verbindung zwischen dem amerikanisch-jüdischen Tribunal und der leitenden jüdischen Gruppe der Sowjets aufrechthält. Der Verteidigungsminister ist Dmitri Fedorowitsch Ustinov, sein richtiger Name jedoch lautet Ulbricht. Alexander Nikolajewitsch Schelepin heißt mit richtigem jüdischen Namen Schön. Der Kustos der marxistisch-leninistischen Orthodoxie, der Ideologe und von Brezhnev ausgezeichnete, war Mikhail Andrejewitsch Suslow. Sein richtiger jüdischer Name lautet Süß. Dieser erhielt seine Befehle von der höchsten Rangordnung des jüdisch-amerikanischen Komitees des B'nai B'rith über den Kontaktmann Gromyko Katz. Juri Wladimirowitsch Andropow, ehemaliger Chef des KGB und Präsident des Obersten Sowjet, hieß mit richtigem jüdischem Namen Liebermann. Und so könnten wir fortfahren bis zum Ermüden. Goebbels hat in seinem Jugendroman Michael geschrieben, dass das Schicksal des Abendlandes in einem Konflikt zwischen Deutschland und dem Bolschewismus entschieden würde. Nach der Ermordung der polnischen Offiziere im Wald von Katyn, die als ein rituelles Opfer der jüdischen Kommissare der Roten Armee begangen wurde, war es für Hitler klar, dass ein Krieg mit Russland unausweichlich war. Im Augenblick des Angriffsbefehls auf den Osten hatte der Führer in seiner Ansprache an seine Armeen erklärt: Heute haben wir eine Tür aufgestoßen, hinter der sich ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Das Friedensangebot an England war gescheitert. Schon 1934 hatte der Schriftsteller und Biograf Emil Ludwig, dessen wahrer jüdischer Name Abraham Cohn lautete, Folgendes angekündigt: Hitler will den Krieg nicht, doch er wird dazu gezwungen werden, nicht in diesem Jahr, aber doch sehr bald. Das letzte Wort hat England wie 1914. Hitler musste sich nun entscheiden, an zwei Fronten zu kämpfen, beinahe ganz allein bis zu Ende. Der europäische Kreuzzug der Waffen-SS würde unwirksam sein gegenüber der jüdischen Weltallianz und der Wühlarbeit der gleichgeschalteten Geheimdienste, die Logen, der dekadente Adel, das hohe Kommando und die eigenen Alliierten wie Italien und Japan, die entscheidend zu der Tragödie mit beigetragen hatten. Die zwei Monate, die Hitler verlor, um Italien auf dem Balkan beizustehen, waren für den Russlandfeldzug verhängnisvoll. Dass Japan den Krieg an die UdSSR nicht erklärte, war für diesen Feldzug ein harter Schlag. Auch dass Franco die Besetzung Gibraltars nicht autorisierte, war ein jesuitischer und schweinischer Verrat. Außerdem Kanaris, die Freimaurerei, der Vatikan. Aber Hitler hat es gewusst. Er hat es immer gewusst, seit der Zeit des Mein Kampf und auch schon vor dem. Weil Hitler die Protokolle der Weisen von Zion gelesen hatte. Er erkannte sehr gut, wer sein Feind war, der einzige Feind. Als die Mission Rudolf Hess, seine rechte Hand, sein Einweihungskamerad, gescheitert war, war bereits alles auf dem Felde der sichtbaren Ereignisse verloren. Der exoterische Krieg konnte nicht gewonnen werden, nur der esoterische Krieg war zu gewinnen. Von diesem Augenblick an begann der Führer seinen Triumph auf einer anderen Dimension vorzubereiten. Ein für allemal musste er den Feind entlarven, den internationalen Juden, den Diener des Herrn der Finsternis, so dass keine Zweifel mehr bestehen durften. So wird er es machen, bis zu den letzten geschriebenen und gesprochenen Sätzen auf der Oberfläche dieser Erde.